Schritt D, Übung 26. Sie hören drei Ansagen am Telefon. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Ergänzen Sie die Telefonnotizen. Sie hören jeden Text zweimal. 1. Guten Tag. Dies ist der Anschluss 544 von Anne Lerch. Bitte sprechen Sie nach dem Piep. Guten Tag, Frau Lerch. Hier spricht Sonja Biedermann vom Betriebsrat. Der Betriebsrat, wir organisieren doch die Weihnachtsfeier. Könnten Sie mir bitte bis Donnerstag Bescheid geben, wie viele Personen aus Ihrer Abteilung kommen? Das wäre sehr nett, denn wir müssen das Essen bestellen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Guten Tag. Dies ist der Anschluss 544 von Anne Lerch. Bitte sprechen Sie nach dem Piep. Guten Tag, Frau Lerch. Hier spricht Sonja Biedermann vom Betriebsrat. Der Betriebsrat, wir organisieren doch die Weihnachtsfeier. Könnten Sie mir bitte bis Donnerstag Bescheid geben, wie viele Personen aus Ihrer Abteilung kommen? Das wäre sehr nett, denn wir müssen das Essen bestellen. Vielen Dank und auf Wiederhören. 2. Guten Tag. Sie sind mit der Mitgliederbetreuung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verbunden. Sie rufen leider außerhalb unserer Bürozeiten an. Wir sind Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 13.30 Uhr für Sie da. Vielen Dank für Ihren Anruf. Guten Tag. Sie sind mit der Mitgliederbetreuung der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft verbunden. Sie rufen leider außerhalb unserer Bürozeiten an. Wir sind Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 13.30 Uhr für Sie da. Vielen Dank für Ihren Anruf. 3. Guten Tag. Hier spricht Uwe Meinert aus der Schuhabteilung. Sie haben mir eine Mitteilung geschickt, ich soll meine Lohnsteuerkarte abgeben. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon. Das war am 18.04. Ja, ich bin mir ganz sicher. Am 18.04. habe ich sie abgegeben. Aber schauen Sie bitte noch einmal nach. Guten Tag. Hier spricht Uwe Meinert aus der Schuhabteilung. Sie haben mir eine Mitteilung geschickt, ich soll meine Lohnsteuerkarte abgeben. Aber ich glaube, das habe ich jetzt schon. Das war am 18.04. Ja, ich bin mir ganz sicher. Am 18.04. habe ich sie abgegeben. Aber schauen Sie bitte noch einmal nach.